Die Mädchen mussten sich sputen. Gegen 12.30 Uhr wurde das Mittagessen eingenommen. Es war durchaus schon vorgekommen, dass ein zu spät kommendes Mädchen von Mrs. Bingle von der Mahlzeit ausgeschlossen worden war. Also traten sie in die Pedale. Das Mayfield-Pensionat lag hinter einem sanften Hügel, den sie nun etwas erschöpft erreichten. Ah, wow! Mary Ann, was ist geschehen? Ich bin gestürzt. Da stand auf einmal ein Mädchen auf der Straße. Wo ist sie nur? Ein Mädchen? Ich habe kein Mädchen gesehen. Doch, sie war da. Sie hatte rote Haare und ein altmodisches Kleid an. Jetzt rede nicht solch einen Unsinn. Komm, ich helfe dir auf das Rad. Oh, das tut weh. Langsam. Setz dich auf den Sattel. Dann kannst du dich bis zum Pensionat rollen lassen. Da wartet schon Mrs. Johnson auf uns. Sie steht in der Tür. Was habt ihr denn gemacht, Mädchen? Mary Ann, das sieht ja schlimm aus. Es geht schon. Ich bin nur mit dem Fahrrad gestürzt. Kommt jetzt erst mal rein. Ich werde die Wunde säubern und dann geht es erst mal zum Essen. Magst du deinen Nachtisch nicht? Nein, du kannst ihn gerne haben. Oh, danke, Mary Ann. Ich habe schon wieder diese komischen Kopfschmerzen. Da kann etwas Nachtisch doch nicht schaden. Ich werde heute Nachmittag auf jeden Fall auf dem Friedhof fahren. Ich vermute, dass du nach deinem Sturz nicht mitkommen darfst, Mary Ann. Ist vielleicht auch besser so. Mir ist das Ganze langsam unheimlich. Nimm doch Bess mit. Oh, auf keinen Fall bekommt mich jemand auf diesen unheimlichen Friedhof. Ich bleib aber gern bei Mary Ann und pflege sie. Na gut, ihr Angsthasen, dann fahre ich eben allein. Aber wir werden zumindest gemeinsam einen schönen Blumenstrauß auf der Wiese pflücken.